leve Christkind, nu børst alverador. Leve Christkind, ik heb die jedes jaar. Leve Christkind, king grødde høg ik weest. Christkind, min liebsten Freund du bist. Lebe Christkind, du legst das Lütje da. Lebe Christkind, so sei das jedes Jahr. Lebe Christkind, du bliebst nicht ewig klein. Christus, 2000 Jahr möchtest wehen. Ich blieb bei dir, ich wohl keinen anderen Herrn wie mir. Wo du auch, du behaupst mich auch. Kein Mensch hört mich so tau wo du. Und Christus, mich und lacht heißt du nie. Lebe Christkind, ich löf nicht an den Kram. Lebe Christkind, man brauch ich gar nicht an. Lebe Christkind, ich blieb dir immer true. Christus, mein Gründer bist du. Ich blieb bei dir. Ich wohl keinen anderen Herrn wie mich. Und du auch, du behaupst mich auch. Kein Mensch hört mich so taub wie du. Und Christus, mich und lacht, da ist du nie. Lebe Christkind, Halleluja. Lebe Christkind, Halleluja. Lebe Christkind, kein grüner Hög ich weist. Christus, mein liebsten Freund du bist. Christus, mein liebsten Freund du bist. Christus, mein liebsten Freund du bist.